In Zusammenhang damit, dass die USA, der DFRK, die Vorbereitung auf den Teststart der interkontinentalen ballistischen Rakete in der Schlussphase verwerfen, hatte ein Sprecher des Außenministeriums der DFRK die Fragen eines Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur beantwortet. Darüber berichteten vom 8. bis 10. Januar die ausländischen Massenmedien unter verschiedenen Themen, wie Korea kritisiert die USA, die ihm die Vorbereitung auf den Teststart der interkontinentalen ballistischen Rakete verwerfen, und Korea hebt hervor, dass es zu beliebiger Zeit die interkontinentale ballistische Rakete starten wird. Unter ihnen sind die Nachrichtenagentur Ria Novosti, die Zeitung Kommersant, der Fernsehsender RenTV und der Sender Echo Moskowi von Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua, die Zeitungen Zilin Shinwen und Heilongjiang Shinwen, die Homepages Dongbei Shinwen Wang und Dongbei Wang und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix von China, die mongolische Nachrichtenagentur Monzame, die kambodschanische Zeitung Khmer Times, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die Morgenzeitung Lianhe und das Fernsehen Asien-Nachrichtenkanal von Singapur, der nigerianische Sender AIT, die Zeitung Agua Berude und die Internet-Homepage Marcha Berude von Brasilien, die peruanische Zeitung El Comercio, der US-amerikanische Sender VOA, die britische Nachrichtenagentur Reuters, der australische Sender ABC und die Internet-Homepages der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und des Nationalen Soziologie-Student-Komitees der Demokratischen Republik Kongo.